Ja, der Sonnenschein, der Sonnenschein hat's fein. Jedes Mägdelein liebt Sonnenschein allein. Kommt der Sonnenschein früh ans Kämmerlein, lässt das Mägdelein den Sonnenschein herein. An den Kastanien blühen die Kerzen, der holde Frühling brach herein. Weit öffnen sich die Mädchenherzen im hellen Sonnenschein. Ja, der Sonnenschein hat's fein. Jedes Mägdelein liebt Sonnenschein. Vor deinem Fenster und komm ganz sacht zu dir hinein. Freunde leben, baden sehen, das war schön. Da kann man baden sehen, rund und schön im Wasser stehen. Man fühlt es dann, sich recht als Mann, wenn man beim Baden gehen, baden sehen kann. Immer wenn man sieht den guten Friedrich, jammert er, das Leben ist so widrig. Aber gestern Nacht hat er so gelacht, als er einen Treffer er gemacht. Wie er ins Hotel nach Haus gekommen, hat er eine falsche Tür genommen. Wo das schöne Freundin Lene gerade im Bade saß, da rief er in heller Ekstase. Ich hab das Freundin Lene baden sehen, das war schön. Da kann man baden sehen, rund um schönem Wasser stehen. Und wenn sie ungeschickt tief sich übt, so, da sieht man ganz genau bei der Frau. Ich hab das Freundin Lene baden sehen, das war schön. Da kann man baden sehen, rund um schönem Wasser stehen. Man fühlt erst dann sich recht als Mann, wenn man beim Baden gehen, baden sehen kann. Das Mann, wenn man beim Baden gehen, baden sehen kann. Ausgerechnet Bananen, Bananen verlangt sie von mir. Sie tun nicht erfreuen, die schönsten Lefkoyen und Rosen aus Glanzpapier. Und nicht einmal ein Oleander bringt uns zueinander. Ja, ausgerechnet Bananen, Bananen verlangt sie von mir. Mädchen zart, Gretchen alt, blondes Haar, mit dem Tor. uns Männer verteufelt auch er. Niemals kennt doch an Seele und Leib man das Weib, Weib, Weib, Weib, Weib. Mädchen zart, Gretchen art, blondes Haar, mit dem treuesten blauäugigen Paar. Ob sie schwarz oder rot oder blond sind gefärbt, Art, blondes Haar, mit dem treuesten blauäugigen Paar.